Text 3. Sie hören jetzt eine Radiosendung zum Thema Rauschgift. Sie hören den Text zweimal. Abschnitt 1. Cannabis ist die weltweit am häufigsten konsumierte illegale Droge. In Deutschland rauchen rund 30% aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen zumindest gelegentlich mal einen Joint. Wie wirkt dieser Konsum auf junge Menschen? Macht er psychisch krank? Erzeugt er Wahnvorstellungen? Oder wird er zu Unrecht vom Staat verteufelt? Cannabis sativa, diesen Namen gab Carl von Linné 1753 der Hanfpflanze. Als Droge ist beinahe ausschließlich die weibliche, unbefruchtete Pflanze interessant. Aus ihren getrockneten Blütenständen wird das sogenannte Marihuana hergestellt. Haschisch ist das gepresste Harz der Hanfpflanze. Außerdem lässt sich mit Lösungsmitteln aus der Pflanze das Haschischöl extrahieren. Es enthält in hoher Konzentration das sogenannte THC. Die Abkürzung steht für Delta-9-Tetrahydrocannabinol. Das ist der chemische Name des Hauptwirkstoffs der Hanfpflanze. Vermutlich haben aber auch die anderen 66 Inhaltsstoffe von Cannabis sativa, die sogenannten Cannabinoide, ihren Anteil an den vielfältigen Wirkungen dieser Pflanze. Wer kifft oder THC in einer anderen Form konsumiert, zeigt so einige Symptome. Die kleinen Blutgefäße erweitern sich, dadurch wirken die Augen blutunterlaufen. Die Herzrate kann auf bis zu 160 Schläge pro Minute steigen. Gleichzeitig sinkt die Körpertemperatur, der Appetit steigt. Aber das alles ist nicht der Grund, warum immer mehr junge Menschen Cannabis konsumieren. Die Droge erzeugt gute Laune, Albernheit bis hin zur Euphorie. Die Wahrnehmung intensiviert sich, gleichzeitig breitet sich aber auch eine Alles-Egal-Haltung aus. Bei starkem Rauchen, Cannabisgebrauch, sammelt sich die Substanz in allen Fettteilen des Körpers an. Was ist schon Sucht? Das Problem ist, Cannabis wird geraucht in einem gewissen Kontext, in einer Gruppe, in einer gewissen Örtlichkeit. Oft ist dieser Hinweis oder dieses Signal ein viel stärkeres Signal als die körperliche Abhängigkeit. Es ist was Soziales und die Leute kommen an einen Ort und da wird geraucht. Das ist das eigentlich Abhängigmachende. Ingo Laufen von der Universität Mainz untersucht schon seit etlichen Jahren die Wirkung von Cannabinoiden. Dabei interessieren ihn vor allem die Cannabinoide, die unser Körper selbst produziert. Die Rezeptoren, an die THC bindet, sind eigentlich für die körpereigenen Cannabinoide gedacht. Die Cannabinoid-Rezeptoren befinden sich auch im Belohnungszentrum des Gehirns. Sie regulieren doch die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin. Und der verursacht ein angenehmes Gefühl. Sie sehen also, dass im Prinzip THC eine Droge ist und das körpereigene Cannabinoid-System auch eine Droge ist. Dieses System ist wichtig für den hedonistischen Aspekt des Körpers, dass wir Freude haben. Das allein macht aus Cannabis noch keine gefährliche Droge. Das Suchtpotenzial von Alkohol ist um einiges höher, aber noch lange nicht so hoch wie das von Nikotin. Jeder dritte Zigarettenraucher wird süchtig. Das schaffen noch nicht einmal die sogenannten harten Drogen wie Kokain oder Heroin. Abschnitt 2. Dagegen gleiten nur etwa 10% aller Cannabiskonsumenten tatsächlich in eine Sucht ab. Solche Süchtigen behandelt Euphrosine Gutzulis an der Universitätsklinik Köln. Der allergrößte Teil der Konsumenten wird nicht abhängig, das ist völlig klar. Aber es gibt eine Untergruppe, die eindeutig abhängig wird. Und zwar nicht nur eine psychische Abhängigkeit, sondern in manchen Fällen sogar eine körperliche Abhängigkeit. Und das heißt, dass diese Menschen, wenn sie aufhören, sogar körperliche Entzugssymptome bekommen. Sie schwitzen, sie sind unruhig, sie haben ein leichtes Zittern, sie können nicht schlafen. Also wir kennen solche Patienten, die auch einen körperlichen Entzug bekommen. Und bei der starken Verbreitung von Cannabis sehen wir das auch relativ häufig. Wer nur gelegentlich, vielleicht einmal im Monat, einen Joint zur Entspannung raucht, ist ein Cannabiskonsument. Cannabismissbrauch liegt dann vor, wenn die Droge zur falschen Zeit am falschen Ort konsumiert wird. Beispielsweise während des Autofahrens oder am Arbeitsplatz. Das ist zwar riskant, aber süchtig ist man erst dann, wenn die Droge das ganze Leben bestimmt und an Aufhören nicht zu denken ist, obwohl die erwünschte Wirkung immer öfter ausbleibt. Der Konsum von Cannabis kann gute Laune oder Angst erzeugen, genauso wie ein Gefühl von Isolation oder Zugehörigkeit. Das liegt daran, dass THC in das komplizierte System der körpereigenen Cannabinoide oder auch Endocannabinoide eingreift. Dazu noch einmal Ingo Laufen. Eine wichtige Funktion, die haben wir vor ein paar Jahren herausgefunden, ist, dass das Endocannabinoid-System eine wichtige Rolle spielt bei der Anpassung des Körpers an angstvolle Ereignisse. Sozusagen uns die Fähigkeit vermittelt, dass wir diese Ereignisse wieder vergessen können. Posttraumatische Belastungsstörungen, Phobien, das sind krankhafte Angstzustände, die entstehen, wenn das Vergessen der Angst nicht gelingen will. Leider konnte bislang noch kein Joint sie kurieren. Denn die Arbeitsweise und Wirkung der körpereigenen Cannabinoide ist viel komplexer als die von THC. Das ist ungefähr so, als würde man das feine Werkzeug eines Uhrmachers mit einem Vorschlaghammer vergleichen. Die körpereigenen Cannabinoide sind zuständig für die Feinregulation der Nervenzellen und beeinflussen so viele andere Botenstoffe in den unterschiedlichsten Hirnteilen. Aber immer binden die körpereigenen Cannabinoide nur kurze Zeit an die Rezeptoren der Nervenzellen und natürlich auch niemals gleichzeitig in allen Hirnteilen. Wenn THC verabreicht wird, ist das unspezifisch, zeitlich wie auch örtlich. Das heißt, THC überflutet das ganze Gehirn und blockiert, wenn man so will, sogar die körpereigenen Rezeptoren und verhindert dann, die körpereigenen Cannabinoide dorthin zu binden. Die Wirkung ist komplett anders, bindet aber an den gleichen Rezeptor. Am Beispiel Angst zeigt sich, was Cannabis auslösen kann. Niedrige Mengen von THC hemmen die Angst. Große Mengen lösen Angstzustände, manchmal regelrechte Panikattacken aus. Nicht selten ist der erste Joint keine gute Erfahrung. Abschnitt 3. Egal ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, kaum ein Schulhof, auf dem nicht auch gelegentlich gekifft wird. Und was in den Pausen geschieht, beeinflusst leider auch den Unterricht. THC-Verabreichung, Rauchen von Joints vermindert natürlich unsere Fähigkeit, etwas Neues zu lernen. Es unterbricht sozusagen den Prozess vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, wenn jemand Cannabis raucht, dann kann es so weit kommen, dass wenn man mit ihm spricht, 4-5 Sätze, dass er nicht mehr weiß, was der Inhalt des ersten Satzes war. Das Kurzzeitgedächtnis kann sich nicht formieren und dadurch auch nicht das Langzeitgedächtnis. Solange THC im Körper wirkt, ist Lernen eine Unmöglichkeit. Auch wenn der eigentliche Rauschzustand schon längst vorbei ist. THC bindet immer noch an die Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn und blockiert so den Transfer von Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Bis diese Wirkung nachlässt, vergehen Tage, manchmal Wochen, in denen kaum etwas gelernt werden kann. Die stärksten Effekte verursacht Cannabis wahrscheinlich in besonders jungen Gehirnen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Konsumenten, die vor dem 17. Lebensjahr anfingen, Cannabis zu rauchen, ein niedrigeres Hirnvolumen aufwiesen als Personen, die später mit der Droge in Kontakt kamen. Besonders dramatisch sind die Effekte von THC für das ungeborene Kind, wenn Schwangere Cannabis konsumieren. Denn die körpereigenen Cannabinoide spielen bei der Entwicklung des Gehirns eine wichtige Rolle. Sie greifen in die Vermehrung der Nervenzellen ein und sorgen dafür, dass Hirnzellen Fortsätze bilden. Die körpereigenen Cannabinoide sind dann so eine Art Wegweiser, der den Fortsätzen der Nervenzellen zeigt, mit welcher Zielzelle sie sich verschalten müssen. Es gibt Tierexperimente, wo man eine schwangere Ratte einmal mit THC spritzt in einem ganz bestimmten Zeitfenster der Schwangerschaft. Und da passiert eigentlich nichts. Die Ratten werden geboren und man kann dann später feststellen, dass diese Ratten Verhaltensänderungen zeigen. Das heißt also, eine Injektion kann zu einer permanenten Veränderung dieser Ratten führen. Praktisch das gesamte Leben lang bilden Nervenzellen im Gehirn neue Verschaltungen. Das ist ein Mechanismus, durch den wir lernen. Dabei sorgen die körpereigenen Cannabinoide für die korrekte Verknüpfung der Nervenzellen. Besonders aktiv sind sie im Gehirn von Heranwachsenden. Deswegen verursacht der THC-Konsum bei ihnen auch die größten Schäden. Wenn jemand recht früh beginnt, Cannabis zu rauchen, Das zeigen sehr viele Studien, dass gerade diese jungen Leute, die vor dem 15. Lebensjahr begonnen haben, regelmäßig zu konsumieren, dass die ein hohes Risiko haben, später eine Psychose zu entwickeln. Abschnitt 4. Euphrosine Gutsoulis erforscht das Phänomen der Cannabis-induzierten Psychose schon seit einigen Jahren. Typisch für eine psychotische Erkrankung sind Halluzinationen. Die Betroffenen interpretieren ihre Umwelt völlig neu, beziehen alles auf sich. Häufig kommen paranoide Wahnvorstellungen hinzu. Diese Symptome treten auch dann noch auf, wenn die Wirkung der Droge längst abgeklungen ist. Bei einem regelmäßigen Cannabiskonsum, der bereits früh beginnt, kann das Risiko, an einer Psychose zu erkranken, um 41% steigen. Bei manchen Patienten verschwindet die Psychose, wenn sie aufhören, Cannabis zu rauchen. Bei den meisten läuft die Psychose allerdings weiter, auch wenn sie es schaffen, von ihrer Cannabissucht loszukommen. Je jünger ein Mensch ist, desto gefährlicher ist der Konsum von Cannabis. Bei Erwachsenen kann ein maßvoller Konsum dagegen auch viel Gutes bewirken. AIDS-Patienten, die gelegentlich niedrige Dosen Marihuana konsumieren, haben wieder Appetit. Krebspatienten leiden während einer Chemotherapie unter weniger Nebenwirkungen, wenn sie hin und wieder einen Joint rauchen. Das ist zum Beispiel bei der multiplen Sklerose so. Da gibt es viele Patienten, die rauchen nicht viel, aber die haben eine gute Wirkung. Es gibt auch viele Patienten mit Crohn-Erkrankungen, Darmerkrankungen. Das sind dann entzündliche Erkrankungen und da muss man sagen, das sieht gut aus. Bei all diesen Anwendungen von THC bleibt ein Problem. Der Konsum von Haschisch oder Marihuana löst einen Rausch aus. Und das ist in der Medizin eine unerwünschte Nebenwirkung. Außerdem ist ein Joint für die Lunge ungefähr 5-mal schädlicher als eine normale Zigarette. Das ergab eine kürzlich veröffentlichte neuseeländische Studie an über 300 Versuchspersonen. Die medizinische Anwendung von Cannabis in Form von Joints ist also nur bei schweren Erkrankungen vertretbar und in Deutschland bislang nur in wissenschaftlichen Studien erlaubt. Einige Patienten erproben allerdings im illegalen Selbstversuch, ob und wie viel Haschisch ihnen hilft.